Yeah. Oh mein Gott! Ich habe 100 Probleme, ein Berg voller Schulden, eine Menge Drohbriefe. Keiner kann mich dulden, meine Freunde hassen mich, der Idiot sei zu doof. Meine Freundin fickt mit ihrem Lover auf dem Klo. Meine Wohnung wird geschirmt, Equipment geklaut. Der Rest wird angezündet, mein Hund wird missbraucht. Mein Auto explodiert, kein Geld auf der Bank. Vor meinem Grundstück erwarten mich Nazis und Punks. Ja, ich gebe zu, ich hasse mit jedem verschissen. Ey, selbst meine Familie will nicht von mir wissen. Und die Hays Angels im Land haben auf mich Wut. Im ganzen Land werde ich von der Mafia gesucht. Wegen mir ging die ganze scheiß Wirtschaft zu Boden. Jede Musik von mir wurde nur und gänzlich verboten. Ey, die ganze Welt hasst mich, keine Macht mit mir scherzt. Ich soll auf dem Scheiterhaufen jetzt endlich sterben. Doch ich sitze im Waschsalon, warte bis meine Wäsche fertig ist. Sitze, bis die Zeit drankommt. Schaue, ob 70 Grad nicht zu gefährlich ist. Normal pflegeleicht oder Feinwäsche. Ich schaue nach, was als nächstes dran käme. Mir egal, dass andere sich beklagen. Zurzeit hat nur die Waschmaschine das Sagen. Es ist 21.12.2012. Die Mayas hatten recht, nun schlägt es 13. Die ganze Erde brennt, ey, sie bricht zusammen. Alle schreien auf wie bei Kampf der Titanen. Das Meer braust auf und Länder trinken. Im Fernsehen siehst du Rentner versinken. Riesige Kraken schießen aus der Erde. Panik, weil keiner das Ende bemerkte. Alle Menschen rennen, brennen durch die Straßen. Ey, die Häuser sind in Flammen, keiner kann verarzten. Der Super-GAU ist wie im Drogenrausch. Jeden, den ich kann, der sieht komplett verboten aus. Brennige schreien auf, das Ende ist nah. Sie wussten schon lange, dass Gott uns bestraft. Ey, das Armageddon ist da, alles ist aus. Es regnet Kacke vom Himmel, sieht ganz schön scheiße aus. Doch ich sitze im Waschsalon, warte bis meine Wäsche fertig ist. Sitze, bis die Zeit drankommt. Schaue nach, ob 70 Grad nicht zu gefährlich ist. Normal pflegeleicht oder Feinwäsche. Ich schaue nach, was als nächstes dran käme. Mir egal, dass andere sich beklagen. Zurzeit hat nur die Waschmaschine das Sagen. 2,50 Euro pro Waschgang. Heute ist mein Waschtag. Taschentücher aus der Hose. Das Vollwaschmittel duftet nach Rose. Bitte nicht rauchen, kein Alkohol. Ich gehe mir den Beispieler holen. Ob bunt, dunkel, hell oder Kochwäsche. Erst danach krieg ich voll in die Fresse. Yeah! Swift neck!